Ein nationales wissenschaftlich-technisches Symposium des Bereiches Chemieindustrie fand am 10. und 11. August im Vereinigten Chemiewerk der Jugend Nam-Hung statt. Am Symposium, das vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltet wurde, nahmen aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Chemieindustrie die Wissenschaftler, Techniker, Lehrer, Doktoranden und Ingenieure teil. Es wurden den Teilnehmern mit vortrefflichen Abhandlungen Urkunden und entsprechende Preise verliehen.